SWR 2 Hörspiel. Wir sind in Amsterdam, in der Manikstraat, in dem alten düsteren Bau des Polizeipräsidiums, in einem großen grauen Raum der Mordkommission. Eines Tages war hier aus unerklärlichen Gründen ein komplettes Schlagzeug abgestellt worden. Keiner wusste von wem. Das ist Adjutant Krebstra, ein Mann, der die Welt mit leichten Zweifeln akzeptiert. Um die 50 und verheiratet, wenn auch nicht glücklich. Zerknitterter Anzug aus bestem britischem Material, dunkelblau mit Nadelstreifen, silbergrauer Bürstenhaarschnitt. Ich bin nicht eitel. Vor langer Zeit hatte er als Drummer in der Schulband gespielt und als das Schlagzeug da plötzlich in seinem Zimmer stand, hatte er es angeschaut und sich geweigert zu ermitteln, wer der Eigentümer sein könnte. Nach einigem Üben hatte er zu seiner alten Form zurückgefunden. Und das ist Brigadier Chir, der mit dem Adjutanten das Zimmer teilt und ihn gern auf der Querflöte begleitet, die ebenfalls aus seiner Schulzeit stammt. Nur so zum Spaß. 10 Jahre jünger und Junggeselle, den tadellosen blauen Jeansanzug von einem illegal eingewanderten Türken maßgeschneidert, den Seidenschal locker ins offene Hemd gesteckt und den breiten Schnurrbart sorgsam nach oben gebürstet. Ein hübscher Mann, wie die Frauen sagen. Wann immer die Gelegenheit sich bot, improvisierten sie gemeinsam. Ganz leise natürlich, denn leises Spielen ist die wahre Kunst. Zwei ganz gewöhnliche Männer in einem großen grauen Zimmer in der Manikstraat in Amsterdam. Denn Amsterdam ist eine freundliche Stadt. In Amsterdam passiert nie was. Outsider in Amsterdam. Kriminalhörspiel nach dem Roman von Jan-Willem van de Wetering. Bearbeitung und Regie Peter Michel-Ladiges. Hast du auch schon mal bemerkt, dass in Amsterdam nie was passiert? Es war später Nachmittag und draußen regnete es. Was hast du nur? Es passiert alles Mögliche. Hier, eine ganze Reihe von Verkehrsunfällen. Gestohlene Motorräder. Ein Auto in der Gracht. Ja. Und hier, bewaffneter Überfall. 3 Kerle, die eine alte Dame in einem Zigarettenladen überfallen haben. Wenn sie es nicht übersteht, echter Totschlag. Warum haben wir diesen Fall nicht bekommen? Weil wir nicht hier waren. Wir waren um die Ecke, um Gebäck zu kaufen. Brigadier hier. Mann hat sich erhängt. Tod. Nur durch Selbstmord. Wahrscheinlich dreht er sich langsam um die eigene Achse. Harlemer Hautteunen 5. Wir sind schon unterwegs. Leichen an einem Seil hängen nie bewegungslos, wegen der Zugluft. Wenig später standen sie vor einem Kaufmannshaus aus dem 17. Jahrhundert mit eindrucksvollem Portal. Boah. Hindistische Gesellschaft stand auf einem Schild an der Tür. Klingle mal, da hast du einen hübschen Zeigefinger. Er hatte wirklich einen schönen Zeigefinger. Durcheinanderredende Menschen wird es jetzt geben. Weiße Gesichter und ängstliche Blicke. Aber das Gesicht, das in der Tür auftauchte, war nicht weiß, sondern schwarz. Und nicht aufgeregt, sondern ruhig. Ein Neger. Ein kleiner hindistischer Neger. Der Mann ist kein Neger. Kann ich Ihren Ausweis sehen? Das ist eine Kreditkarte der Allgemeine Bank der Niederlanden. Oh, Verzeihung. Sonderbar, sonderbar. Der kleine Mann sieht, was man ihm vor die Nase hält. Das kommt sonst nicht vor. Henk Frederik Krebstra, Adjutant, Städtische Polizei Amsterdam. Kommen Sie rein, bitte. Wer sind Sie? Ja, ein Kerl von Meteren. Sie standen in einem Korridor und sahen durch eine offene Tür einige langhaarige junge Männer und einen älteren mit kahlem Kopf an einer Bar. Alle trinken Sie Bier. Sie gingen eine Treppe hinauf und kamen in einen großen, hohen Raum mit 10 Tischen. Das Restaurant und fast alle Stühle besetzt. Sie kamen durch eine lange, schmale Küche. 2 Mädchen in strammen Blue Jeans rührten fleißig in Töpfen. Ein scharfer, angenehmer Geruch nach einer Mischung fernöstlicher Kräuter. Noch eine Treppe und noch ein Korridor. Ich hab's ja gesagt. Sie bewegt sich. Es war eine kleine Leiche. Ein schlanker Mann von etwa 40, ordentlich gekleidet in einer beigefarbenen Hose mit scharfer Bügelfalte und einem frisch gewaschenen Oberhemd. Er sieht ordentlich aus. Alles sieht hier ordentlich aus. Seltsam. Beim Lesen der Worte hindistische Gesellschaft hatte ich mir ein Drecksnest vorgestellt. Er trat einen Schritt näher heran und betrachtete die Armbanduhr des so ordentlich dahängenden Mannes. Die ist bestimmt 1000 Gulden wert. Haben Sie die Leiche entdeckt? Ja, mein Herr. Ich musste Piet etwas fragen, und als er nicht antwortete, nachdem ich geklopft hatte, bin ich wieder gegangen. Ich habe ihn überall gesucht. Ich musste ihn unbedingt sprechen, deshalb habe ich noch einmal geklopft und dann die Tür geöffnet. Da hing er. Warum haben Sie ihn nicht abgeschnitten? Er war schon tot. Woher wussten Sie das? Ich habe schon viele Tote gesehen. Ich konnte es spüren. Warum haben Sie ihn dann nicht losgeschnitten? Allein hätte ich das nicht geschafft. Außerdem wollte ich, dass Sie ihn so vorfinden. Vielleicht sehen Sie etwas, das Ihnen hilft. Wir werden ihn losschneiden müssen. Er sah auf das tote Gesicht. Schau mal. Ach. Ein blauer Fleck an der Schläfe. Und eine kleine Beule. Das haben Sie aber sehr schnell gesehen. Ein Schlag. Mit einem Stock oder vielleicht auch mit der Faust. Der Arzt wird es wohl wissen. Haben Sie hier im Haus was zu sagen? Ein Papua. Jetzt weiß ich's. Er ist ein Papua. Aber kein Reinrassiger. Vielleicht zu 3/4 oder zu 7/8. Nein, nein. Piet war der Chef. Ich wohne hier nur. Die anderen wissen noch nichts. Dann gehen wir jetzt besser nach unten. Vorläufig darf niemand das Haus verlassen. Es wird der übliche Klamauk werden. Um Mitternacht fühlten sie sich erschöpft und hatten die Nase voll von dem alten Kaufmannshaus mit seinen langen, engen Korridoren und Treppen und der imitierten Atmosphäre des Ostens, Buddhas und tanzende indische Göttinnen. Mord oder Selbstmord? Nichts hatte sie einer Antwort auf diese Frage näher gebracht. Sie wollten noch einmal mit Van Meteren sprechen. Möchten Sie eine Tasse Tee? Van Meterens Zimmer strahlte eine gewisse Ruhe aus. Also jetzt erzählen Sie mal. Was tun Sie hier? Wer sind Sie? Was ist das hier eigentlich, diese Gesellschaft, und wer war Piet? Das sind eine ganze Menge Fragen. Wo soll ich anfangen? Irgendwo. Sie schlürften den heißen Tee und verzogen das Gesicht. Van Meteren sagte nichts. Papuas. Fremde Menschen, die sich als Niederländer fühlen und in ihrem Zelt ein Farbfoto der Königin aufgehängt hatten. Kam Ihr Vater aus den Niederlanden? Mein Großvater. Meine Großmutter war eine Papua, meine Mutter ist auch eine Papua. Ich bin vor 8 Jahren hergekommen. Ich musste mich 1965 entscheiden, ob ich Niederländer sein wollte oder Indonesier. Und womit verdienen Sie Ihren Lebensunterhalt? Ich bin bei der Polizei. Ja, Sie brauchen nicht zu erschrecken. Ich bin nur bei der Verkehrspolizei. Bei der Verkehrspolizei? Ach, seit 5 Jahren. In Neuguinea war ich bei der richtigen Polizei. Ich war Wachtmeister 1. Klasse. Wachtmeister ist doch ein hoher Rang. Aber als ich hierher kam, meinten sie immer, ach, ich sei schon zu alt. Schließlich durfte ich Verkehrspolizist werden. Alle 1/2 Jahre bitte ich um Versetzung zur richtigen Polizei, aber das klappt nie. Die Verkehrspolizei ist doch auch eine richtige Polizei. Sie sahen sich seinen Ausweis an und auch seinen alten Ausweis aus Neuguinea. Ein niederländischer Wachtmeister aus einem fernen Land. Nun, Kollege, was meinen Sie? Hat jemand dabei geholfen, Piet zu erhängen? Ja, möglich. Aber es ist immer gefährlich, Schlüsse zu ziehen. Waren Sie mit Piet befreundet? Ich glaube nicht an Freundschaft. Sie geht vorüber. Ich habe keine Freunde. Aber auch keine Feinde. Was tun Sie in diesem Haus? Ich wohne hier für 200 Gulden im Monat. Das Essen im Restaurant war gratis. Das ist sehr billig. Ja, sehr. Vielleicht wollte er einen Polizisten im Haus haben. In einer Bar kann er schon einmal Schwierigkeiten mit Gästen geben. War er homosexuell? Sie sind ein echter Polizist. Nein, nein, Piet mochte die Frauen. Obwohl sie ihm immer Schwierigkeiten machten. So? Er wollte sie besitzen. Beherrschen. Ich dachte, Frauen lassen sich gern beherrschen. Ja, aber nicht von Piet. Kein angenehmer Mensch, wie? Nein, nein, so schlecht war er auch nicht. Er meint es gut. Und dieses hindistische Getue, was soll das bedeuten? Tja, Hindismus. Ich habe nie ganz begriffen, was Piet damit meinte. Ich glaube, er sah sich als geistiger Führer oder Lehrer. Aber in letzter Zeit glaubt er nicht mehr an sich. Die Menschen liefen ihm weg. Aber man hat auch den Eindruck, dass diese Gesellschaft erfolgreich ist. Das Restaurant war voll, in der Bar waren Gäste. Ja, gewiss. Wer wohnt sonst noch hier? Also in der Etage über dieser schläft Therese. Annette hier schläft im Hinterhaus. Sie teilt ihr Zimmer mit Johann. Eduard wohnt im Gartenhäuschen. Er hatte heute seinen freien Tag. Im Zimmer hier nebenan wohnt Beans Mutter. 83 Jahre alt. Nicht mehr ganz richtig im Kopf. Sie sollte schon längst in einer Anstalt sein. Aber sie bekommt Pillen. Und so konnte Beat sie im Haus behalten. Was sind das für Pillen? Ein Opiat, heißt Balfium. Sie bekommt es auf Rezept vom Arzt, so viel sie haben will. Hat Pete die Pillen auch genommen? Und nicht, dass ich wüsste. Aber er konnte leicht rankommen. Ja, das sind starke Pillen. Der Arzt sagt, sie könnten ein Pferd umwerfen. Aber die Alte verträgt sie gut. Genug jetzt. Wir reden morgen weiter. Eine Minute später standen die Kriminalbeamten an ihrem Wagen. Ein hübsch komplizierter Fall. Ich hoffe, die alte Frau hat es getan. Die muss sowieso in der Anstalt. Du hältst viel von Menschen, wie? Ich halte nichts von Gefängnissen. Sie sind kühl, feucht und hoffnungslos. Du hast genug Menschen ins Gefängnis gebracht. Am nächsten Morgen saßen sie wieder in ihrem großen grauen Zimmer im Präsidium. Prächtig. Was? Na, dieser Bericht. Er hatte also eine der Pillen genommen. Es war eine Spur von Opium im Magen. Ich verstehe nur nicht, wie er die Beule an den Kopf gekriegt hat. Er ist gegen irgendetwas gefallen oder er ist geschlagen worden. Dann könnte es Mord gewesen sein. Totschlag. Mord ist immer schwer zu beweisen. Die Vernehmungsberichte kamen und sie nahmen sie sich gemeinsam vor. Hey, das ist schön, wie? Es war schön. Die Beamten hatten die Personalien der Gäste in Bar und Restaurant aufgenommen. 38 Gäste, nichts Besonderes. Bis auf zwei und die hatten an der Bar gesessen. Es waren Dealer. Bösekomm und Ringmar. Die Namen kenne ich. Jungs, die mit größeren Mengen handeln. Wir gehen jetzt an die Arbeit. Du nimmst dir das Haus nochmal vor. Und du? Ich würde mir die Gesellschaft vornehmen und untersuchen, was dahinter steckt. Krebstra hatte am Vorabend in einem Aktenordner den Namen des Wirtschaftsprüfers gefunden, der Piets Buchhaltung kontrollierte. Er hieß Joachim de Kater. Er wohnte in einem schönen Haus in der Kaiserskracht. Er hatte die Morgenzeitung gelesen und wusste bereits Bescheid. Waren Sie überrascht? Ja, ich war überrascht. Piet war gelegentlich etwas trübsinnig und ein seltsamer Junge. Nicht sehr stabil, aber Selbstmord. Oder war es kein Selbstmord? Krebstra zuckte die Achseln. Was war das eigentlich für eine Gesellschaft? Tja, nichts Tolles. Aber er verdiente damit. Die Bar lief gut, das Restaurant noch besser. Und er hatte nur geringe Kosten. Er bezahlte seinen Angestellten nicht viel. Es waren Idealisten, wissen Sie. Keine Sozialabgaben, nichts. Auch über den Laden konnten wir nicht klagen. Wir? Bedeutet das, dass Sie einen Anteil... Nein, ich sehe, dass ich es mit der Polizei zu tun habe. Nein, nein. Ein Wirtschaftsprüfer darf kein materielles Interesse an einer Gesellschaft haben, aber er identifiziert sich immer mit dem Wohl und Wehe seines Klienten. Ja, und deshalb spricht man dann von wir, verstehen Sie? Was verdient der Pizza? Verdient er 2.000 bis 3.000 Gulden in der Woche, vor Abzug der Kosten. Aber vielleicht gab er nicht alles an. Zahlt er Steuern? Er zahlte nur die Umsatzsteuer. Ja, aber ist es denn erlaubt, keine Einkommensteuer zu zahlen? Erlaubt, erlaubt. Solche Gesellschaften sollen keinen Gewinn machen. Nur wenn zu viel verdient wird, bekommt man Schwierigkeiten. Ja, ich hatte Piet geraten, die Sache in ein gewöhnliches Unternehmen umzuwandeln und die Steuern für die vorangegangenen Jahre abzutragen. Aber wenn Piet weitergemacht hätte wie bisher, wäre er in Schwierigkeiten geraten. Vielleicht ja. Vielleicht auch nicht. Die Steuerbehörde ist sehr beschäftigt. War Piet der einzige Treuhänder? Ja. Ja, seine Frau war zwar ebenfalls Treuhänder, aber sie verstand von all dem nichts. Außerdem ist sie ihm weggelaufen. Aha. Ja, wo blieb das Geld? Es blieb in der Gesellschaft. Das Haus gehörte der Gesellschaft und daran hat er immer herumgebaut, wodurch der Wert natürlich stieg. Und er hatte ein hübsches Auto und außerdem ein Haus in Brabant, die ebenfalls auf den Namen der Gesellschaft eingetragen sind. Und Piet konnte nach Belieben verkaufen und das Geld in die eigene Tasche stecken? Ja, eigentlich war er ja selbst die Gesellschaft. Eine schwierige Angelegenheit, auch für einen Steuerinspektor. Aber nichts Strafbares? Ich glaube nicht. Ich frage mich, ob jemand von seinem Tod einen Nutzen hat. Seine Frau? Aber die ist weggelaufen. Nach Paris, sagte Piet. Eine schöne Frau. Ich glaube nicht, dass sie imstande ist, jemanden zu erhängen. Und sein Kind ist 4 Jahre alt. Sehen Sie einen Grund für Selbstmord? Vielleicht. Mit der Gesellschaft konnte es so nicht weitergehen. Eines Tages hätte er die Steuergelder etwa 50.000 Gulden auf den Tisch legen müssen. Dann wäre es ausgewiesen mit den großen Gewinnen. Aha. Joachim Descartes. Ein Mann von Stand. Ein teures Büro. Ein teurer Name. Ich danke Ihnen. Ja, gern geschehen. Ein fester, trockener Händedruck. Ein teures Lächeln. Jeder Zahn ein Kunstwerk des Dentisten. Es war warm an diesem Julimorgen und der Rier war froh, als er die Haarlemmer Hauttornen sah und wusste, dass die Kühle des großen Hauses auf ihn wartete. Eine wunderliche Welt. Als er das Haus betrat, sah er einen Kriminalbeamten. Was ist denn jetzt? Einbruch. Der Kollege brachte ihn ins Restaurant, wo Van Meteren und die 4 Helfer des toten Piet an einem Tisch saßen. Wann ist es passiert? Das weiß ich nicht. Heute Morgen um 7:30 bin ich nach unten gegangen. Sie hatten die Kellertür eingetreten und das Restaurant und den Laden durchwühlt. De Geer wurde bewusst, dass er Van Meteren bereits wie einen Kollegen behandelte. Und was werdet ihr tun? Therese, das Mädchen mit den Zöpfen, begann zu weinen. Ruhig, ruhig. Sie ist schwanger und weiß nicht, wohin sie gehen soll. Hübsches Mädchen. Langes schwarzes Haar, grüne Katzenaugen. Groß, etwas mager, aber mit schönem, vollem Busen. Kann sie nicht vorläufig hier wohnen bleiben? Ich will nicht hier bleiben, nicht in diesem Leichenhaus. Die anderen verabschiedeten sich. Sie gaben De Geer ihre neue Adresse, ein Wohnboot an der Binnenkant. Auch Van Meteren war aufgestanden. Ich sehe dich nachher noch. Ich will nur noch kurz mit Therese sprechen. Van Meteren ließ De Geer und Therese allein. Ich wollte dich fragen, von wem du schwanger bist. Von Piet? Ist seine Frau deshalb gegangen? Nein. Seine Frau war daran gewöhnt. Piet versuchte ja alle zu vernaschen. Bei mir gelang's ihm zuerst nicht, aber ich wohnte hier im Haus und er war so hartnäckig und konnte gelegentlich sehr nett sein. War er wirklich nett? Na? Er war ein Schuft. Mit seinem Gesundheitsfimmel. Warum musste ich mich mit all dem hier nur einlassen? Ich will einfach kein Kind von ihm. Hattest du mal Streit mit ihm? Hm. Gestern auch? Hm. Gestern Nachmittag in seinem Zimmer? Ich habe ihn beschimpft. Aber er sagte nur, dass er mir nicht helfen könne. Ich hätte eben aufpassen müssen. Jeder müsse die Folgen seiner Handlungen tragen. Das sei Karma. Ha, ha, ha. Und dann hast du ihn geschlagen? Ich habe ihm ein Buch an den Kopf geworfen. Ein schweres Buch? So ein dickes Wörterbuch. Hast du ihn getroffen? Ich weiß nicht. Bin aus dem Zimmer gerannt und habe die Tür hinter mir zugeworfen. Sie glauben doch nicht, dass ich ihn erhängt habe. Rebstra kam herein und De Geer sagte ihm, was er festgestellt hatte. Sie durchsuchten gemeinsam das Haus, Zimmer für Zimmer. Sie hatten Zeit und arbeiteten ruhig. Plötzlich gab Rebstra ein tiefes Knurren von sich. Was gibt's denn, Adjutant? Piet hat vor einer Woche eine Hypothek von 50.000 Gulden auf dieses Haus aufgenommen. Das Geld wurde auf das Bankkonto der Gesellschaft eingezahlt, aber er hat es wieder abgehoben. Laut Bankauszug hat er insgesamt 75.000 abgehoben. Und wir haben nichts davon gefunden. Falls es im Haus ist, muss es gut versteckt sein. Jedenfalls haben wir jetzt ein Motiv. Ja. Und jeder hätte an dem Nachmittag die Treppe raufhuschen können. Aber ich verstehe den Einbruch nicht. Konnten Sie das Geld vielleicht nicht finden? Ja, und jetzt? Das Haus durchsuchen. Wir haben zwar nichts gefunden, aber das will nichts heißen. Es gibt noch mehr Leute bei der Polizei. Sollen diesmal versuchen. Eine Gruppe von 6 Beamten kam und durchsuchte das Haus von unten bis oben. Sie klopften Balken ab, lösten Bretter, rückten Waschtische von der Wand, gruben den Garten um, steckten die Hand ins Klobecken. 2 Beamte wühlten sich durch die Lebensmittelvorräte im Laden. De Geer stand mit Krebstra und Van Meteren dabei und betrachtete die Arbeit seiner Kollegen mit Vergnügen. Es ist 6, ich muss nach Hause, meine Katze will fressen. Dann musst du den Bus nehmen, wir haben keinen Wagen. Bah! Wo wohnst du? Warum, hast du ein Auto? Nein, so viel zahlt die Verkehrspolizei nicht. Aber ich habe ein Motorrad. Die Hauptsache ist, dass du wiederkommst. De Geer folgte Van Meteren. Die Harley Davidson stand unter einem Wellblechdach. Eine Liberator, Baujahr 45. Die Maschine war anscheinend in einem perfekten Zustand, weiß lackiert und gut gepflegt. Gefällt sie dir? Sie ist toll. Wie bist du dran gekommen? Für ein paar 100 Gulden als Wrack gekauft. Ich habe ein Jahr gebraucht, um sie auseinanderzunehmen und wieder zusammenzubauen. Der Chir hatte Angst. Auf einem Motorrad hat man nicht viel Schutz. Nur Haut umhüllt das Leben. Aber seine Angst verging, als ihm klar wurde, dass dies seine bisher schönste Fahrt durch die Innenstadt von Amsterdam wurde. Im Vorratskeller des alten Kaufmannshauses schob ein junger Beamter Fässer zur Seite. Habt ihr schon was? Vielleicht. In diesen Fässern ist eine Paste. Ich glaube, man macht Suppe daraus. Aber dies hier habe ich auf dem Fußboden gefunden. Es sieht aus wie die Paste, aber es ist viel härter. Ich glaube, dass es Hasch ist. Gib mal her. Hasch. Hasch. Ja. Steck's in einen Umschlag fürs Labor. Aber dieser Fund besagte nicht viel. Hasch konnte man allmählich überall in Amsterdam kaufen. Und eine so kleine Menge deutete nicht unbedingt auf Handel hin. Eins dieser Fässer mit Hasch, das wäre schon was. Hast du die Fässer alle geöffnet? Ich habe noch darin rumgestochert. Sie enthalten nur diese Paste. Als der Chir zurückkam, tippte ihm im Restaurant ein Kollege auf die Schulter. Hast du mal eben Zeit? Was gefunden? Das musst du entscheiden. Gern. Im Zimmer von Van Meter in diesem Papo habe ich seltsame Dinge gefunden. Ja, ein Wildschweinkopf, Urwaldtrommel, Sammlung von Zweigen, Muscheln, Steinen, seltsamen Puppen. Und ein Gewehr, Modell die Enfield, gut gepflegt. Hey. Aber er ist ein Kollege und er hatte keine Munition. Er sagte, er hätte es früher bei der Feldpolizei in Neuguinea gehabt und als eine Art Souvenir mitgenommen. Er hat es in Einzelteile zerlegt und mit hereingeschmuggelt. Soll ich was unternehmen oder nicht? Er könnte deswegen seine Stellung bei der Verkehrspolizei los sein. Was hast du gemacht? Tja, ich habe ihm gesagt, er müsse damit zur Waffenkammer und den Lauf verschließen lassen. Ich habe ihm aber auch gesagt, dass ich euch erst fragen werde. Na, sag ihm, er soll es noch in dieser Woche in Ordnung bringen. Das Wochenende kam, aber Krebstra gönnte De Chir keine Pause. Der Brigadier erfuhr, dass Joachim de Kater das Haus für einen guten Preis gekauft hatte. Sie besuchten Piet Verbooms Mutter in der Irrenanstalt, in die sie gebracht worden war, und bekamen viele böse Worte zu hören. Werde nie verrückt. Ich werde mein Bestes tun. Wir verschwenden unsere Zeit und die von anderen. Bah. Und nochmal bah. Noch am gleichen Abend nahmen sie sich die beiden Dealer vor. Sie sind bis jetzt die einzigen Verdächtigen, von denen wir wirklich wissen, dass sie nichts taugen. Die beiden bewohnten ein schönes Haus, soeben durch das Stadtbauamt restauriert und in seiner Pracht des 17. Jahrhunderts wiederhergestellt. Als der Chir klingelte, wurde gleich geöffnet. Oben auf der Treppe stand ein breitschultriger junger Mann mit vollem blonden Haar, das ihm auf die Schultern hing. Ja? Polizei. Dürfen wir eintreten? Haben Sie einen Durchsuchungsbefehl? Nee, aber ich kann sofort einen holen. Dann bleibt mein Kollege so lange vor der Tür stehen. Das will ich Ihrem Kollegen nicht antun. Im Wohnzimmer sahen sie sich bewundernd um. Das Stadtbauamt hat mal wieder sein Bestes getan. Der junge Mann stellte sich und seinen Freund vor, der auf dem Sofa gelegen hatte. Böse kommen. Und das ist mein Freund Ringmar. Nehmen Sie Platz. Was können wir für die Herren tun? Sie sind schon mal wegen Rauschgifthandels verurteilt worden. Polizei ist gut informiert. Und jetzt gibt es Hinweise, dass Sie wieder ins Geschäft eingestiegen sind. Hasch in Fässchen, in die eigentlich Miso-Paste gehört. Ihre Hinweise stimmen zum Teil. Ich habe in der Tat Miso-Paste von Piet Verboom gekauft. Weil er zu viel davon hatte. Alle 5 Fässchen befinden sich noch hier im Haus. Möchten Sie sie sehen? Krepieren sollst du. Ich möchte sie sehen. Hilf mir mal, Ringmar. Sie rollten die 5 Fässchen ins Zimmer. Sie waren noch geschlossen und mit dicken Seilen verschnürt. Sollen wir sie öffnen? Ja. Das solltest du nicht tun. Das kriege ich nie wieder so hin, wie es war. Hör auf zu nörgeln. Wenn die Polizei glaubt, es ist Hasch drin, wird sie es so lange glauben, bis sie sich vom Gegenteil überzeugt hat. Es war Miso-Paste. Überzeugt? Dürfen wir das Haus durchsuchen? Selbstverständlich, aber bringen Sie nichts durcheinander. Ich muss es nur wieder aufräumen. Sind Sie hier die Hausfrau? So können Sie es nennen. Sie fanden nichts außer einigen teuren Sachen. Schränke voller Kleidung, antike Möbel, kostbare Teppiche, ein paar Gemälde von weniger bekannten alten Meistern. Begreifst du das? Nee. Sie gingen wieder hinunter ins Wohnzimmer. Nun? Haben die Herren was gefunden? Nein. Das ist schade für die Herren. Möchten Sie ein Glas Limonade? Am nächsten Morgen saßen Hreibstra und de Chier bleich und mit Ringen unter den Augen im Büro des Kommissaris. Der Kommissaris war ein zarter alter Herr, den das Rheuma in den Beinen plagte. Meist dirigierte er die Arbeit der beiden von seinem Büro in der Marnixstraat aus. Und was unternehmen wir jetzt in dieser Sache? Weitermachen. Was sonst? Hreibstra hat recht, glaube ich. Wir sollten böse kommen und seinen Freund beschatten lassen und von Zeit zu Zeit verhören. Wir werden die anderen Verdächtigen beobachten. Vielleicht wird einer nervös. Vielleicht. Jedenfalls sieht es wie Mord aus. Und einen Mord müssen wir aufklären. Der Kommissaris leitete die Aktion. Beamte als Hippies und Landstreicher verkleidet warteten in Straßenbahnhäuschen, versteckten sich in Büschen und durchstreiften die Gegend. Es gab Razzias in Cafés und Jugendclubs. In den Dienstzimmern wurde eifrig verhört. Man nahm den einen oder anderen fest, aber es wurde keine Verbindung zum Haus in der Haarlemmer Hautteunen gefunden. Die Spuren liefen sich tot. 3 Wochen waren vergangen, seit Hreibstra und de Chier die tadellos gepflegte Leiche Piet Verbooms von einem Balken in seinem Zimmer abgeschnitten hatten. Es war Samstagnachmittag. Der Sommer näherte sich seinem Ende, aber es blieb warm. Sie fanden ein stilles Café und stellten sich ans Buffet. 2 Bier bitte. Auch der größte Ärger legt sich mit der Zeit. Und das Ergebnis ist wichtig, meinst du? Weiter kein Unsinn. Bei der Polizei lernt man, dass nichts wirklich wichtig ist. Vielleicht spielt es keine Rolle, wer der Mörder ist. Wir werden ihn trotzdem fangen. Nur so zum Spaß, meinst du? Nur so zum Spaß. Durch das Fenster sahen sie den Mann. Er kam mühsam schiebend näher und parkte das Motorrad vor dem Fenster. Die Marke ist bekannt. Das Modell auch. Der Mann kam herein und stellte sich neben sie. 1 Bier bitte. Schöne Maschine, mein Herr. Die schönste, die es gibt. Aber schwer. Eine Harley Davidson. 45, glaube ich. Älter, 43. Eine alte Kriegsmaschine. Das Bier kam und der Mann trank es in einem Zug aus. Haben Sie die selbst aufgemöbelt? Ja. Noch 3 Bier. Da steckt viel Arbeit drin, was? Man bastelt immer zu daran herum. Und wenn man sie wirklich in Ordnung bringen will, muss man ganz schön in die Tasche langen. Wie viel ist denn so ein Motorrad wert? Mehr als man denkt. Für ein Wrack muss man schon 500 Gulden hinblättern. Und um es fahrbereit zu machen, braucht man noch mal 1000. Und dann hat man sowas wie ich. Und wenn man sie in einen erstklassigen Zustand bringen will? Oh, 6000. Doch hier spürte sein Herz in der Kehle. Wenn man sie selbst zusammenbaut, spart man vielleicht 1000. Können Sie das? Ich bin Automechaniker. Und selbst ich habe mir von einem Experten helfen lassen müssen, der wirklich was davon versteht. Wer ist denn das? Sackett in der Blumenkracht. Jeder, der eine Harley hat, geht früher oder später zu Sackett. Ende der Blumenkracht rechts. In seinem Schaufenster hängt ein Poster. 2 nackte Frauen auf einer Harley. Man kann es gar nicht übersehen. Es war später Nachmittag, als sie am Ende der Blumenkracht eintrafen. Hreibstra klingelte und de Chier betrachtete das Poster. Ein hübscher Anblick. Hast du jetzt genug geklotzt? Öffnet hier keiner? Was gibt's? Ich hab Feierabend. Wir sind von der Polizei, mein Herr. Es geht um eine Auskunft. Bestimmt nicht um eine gestohlene Harley. Harleys werden nicht gestohlen. Die lassen sich viel zu schwer starten. Wir wollten nur fragen, ob Sie die weiße Harley von einem Vermieterin zusammengebaut haben. Habe ich. Vor über einem Jahr. Die schönste, die ich je abgeliefert habe. Die Liberator ist die schönste Harley. Was hat er dafür bezahlt? Viel Geld. Sehr viel Geld. Ich habe wochenlang daran gearbeitet. Und alle Ersatzteile waren neu. Wie viel? 6,2. Bar? Bei mir ist alles bar. Sackett schloss die Tür wieder hinter sich. Gehen wir. Wir brauchen einen Wagen. Es wurde Abend, bis sie einen Wagen und die neue Adresse von Van Meteren aufgetrieben hatten. Weißt du, wie ein Papua denkt? Weißt du, wie Japaner denken? Hast du ihn verdächtigt? Anfangs ja. Aber dann kamen mir Zweifel, weil ich kein Motiv sah. Und ich mochte ihn. Ich mag ihn immer noch. Ich habe ihn auch verdächtigt. An den Selbstmord habe ich nie richtig geglaubt. Ich mag ihn auch. Würde ihn lieber nicht festnehmen. Wie viele indonesische Soldaten mag er in Neuguinea umgebracht haben? Das war seine Pflicht, die rechtmäßige Anwendung des Gesetzes. Richtige Gesetze. Die werden hübsch angewendet. Was wird er sagen? Er sagt natürlich nichts. Der ist lange genug bei der Polizei gewesen. Wenn wir ihn festnehmen, wird er ruhig mitgehen und erwarten, dass wir ihn in eine anständige Zelle stecken. Er ist ein ruhiger Mensch, hat Zeit. Mehr Zeit als wir. Bauersrat Nummer 17, Park hier. Es war ein sehr hohes Haus und von Meteren wohnte im obersten Stockwerk. Bei ihm brannte Licht. An der Haustür luden sie ihre Waffen durch. Dann stiegen sie 7 Stockwerke hoch. Klingeln. Warum immer ich? Ich bin abergläubisch. Dann klingle jetzt. Abergläubisch. Ich werde zu alt für diese Arbeit. Ah, oh, das ist aber nett. Ihr habt Glück. Ich habe Bier zu Hause. Kaltes Bier. Van Meteren führte sie in seine kleine Wohnung und bot ihnen Platz an. Du wohnst hübsch hier. Tja, die Aussicht ist schön. Aber hoch ist es. Er verschwand durch eine Tür. Die beiden sahen sich um. Sie erkannten die Gegenstände wieder. Dachir betrachtete die Karte vom Eiselmeer, die eine halbe Wand einnahm. Ich muss ihn mal fragen, ob er sein Gewehr noch hat. Vielleicht hat er sein Gewehr noch. Na, das macht nichts. Er wird es hier bestimmt nicht benutzen. Gleich kommt er mit dem Ding rein. Aber nein. Van Meteren kam mit dem Bier und einem Tablett voller Käsestückchen. Prost. Sie tranken ihre Gläser in einem Zug leer. Van Meteren schenkte nach. Es tut mir leid, Van Meteren. Vielleicht hätte ich das Bier nicht annehmen sollen, aber ich war sehr durstig. Wir sind heute Abend nicht als Freunde gekommen. Wir müssen dich festnehmen, weißt du? Dachir hatte sich an die Tür gestellt. Festnehmen? Ja. Du wirst des Mordes verdächtigt. Warum? Sackett! Dachir sprang zur Seite, aber das Bier aus Van Meterens Glas traf ihn voll in die Augen. Im gleichen Augenblick brach Rebstras Sessel zusammen. Allmächtiger Gott! 3 Stockwerke unter ihnen stieß sich Van Meteren von der Hauswand ab. Er hielt sich an einem Seil fest, das oberhalb der Wohnung und außerhalb der Reichweite der Beamten an einem Kranbalken befestigt war. Er muss sich wie in den Bergen von Neuguinea vorkommen. Als sie unten waren, fuhr Van Meteren auf seiner Harley davon. In aller Ruhe. So, als ob er irgendwo einen Besuch machen wollte. Was wollen wir tun? Die Karte. Du meinst die Karte in seinem Zimmer, die vom Eiselmeer? Er hat ein Boot, das wird sein. Es ist eine Seekarte mit eingezeichneten Fahrwassertonnen und Sandbänken und so. Aber wo liegt das Boot? In Monikendamm. Oder in Horn. Oder in Enkhuizen oder Medemblik. Nein, in Monikendamm. Dorthin würde ich mein Boot legen, wenn ich Van Meteren wäre. Im Hafen von Monikendamm fanden sie nichts. Sie ließen die Wasserschutzpolizei alarmieren und fuhren weiter über kleine Deiche am Wasser entlang. Endlich sahen sie einen Mann in einem Kajütboot, das an einem schmalen Landungssteg festgemacht war. Guten Abend. Guten Abend. Wir sind von der Polizei und suchen einen kleinen, dunkelhäutigen Mann, der ein weißes Motorrad fährt. Haben Sie ihn zufällig gesehen? Ja. Die Maschine steht dort drüben, hinter der Hecke. Ihr Mann ist auf dem Wasser, er ist vor einer Stunde weggefahren. Kennen Sie ihn? Nicht sehr gut. Aber er und ich sind die Einzigen, die hier festmachen. Der Mann wird des Mordes verdächtigt. Können Sie uns Ihr Boot leihen? Gewiss. Aber dann möchte ich mit. Unser Freund ist gefährlich. Das macht nichts. Das Boot legte ab und bald waren sie auf dem offenen Wasser. Der Mann stellte den Motor ab und lauschte. Ich höre ihn. Wir werden ihn bald eingeholt haben. Der alte Kahn ist nicht schnell. Hat er eine Waffe? Ein Lee-Enfield-Gewehr. Das meinen Sie doch nicht im Ernst. Wie ist er denn da dran gekommen? Mit dem Karabiner können wir dagegen nichts ausrichten. Ich werde es nie lernen. Ich wusste, dass er ein Gewehr hatte und habe es ihm gelassen. Bald sahen sie den Kutter, den schwarzen Strich des Masts und die niedrige, dunkle Silhouette auf dem Wasser. Wenn wir näher kommen, sind wir die schönste Zielscheibe, die er sich wünschen kann. Van Meteren war jetzt deutlich zu erkennen. Dachir schoss in die Luft. Van Meteren schoss zurück. Hallo! Ja? Ich will mit dir reden! Ich werde nicht schießen! Einverstanden! Ich kann euch mit Leichtigkeit treffen! Aber ich will euch nicht treffen! Haut ab und lasst mich gehen! Das geht nicht! Wenn du uns erschießt! Oder anschießt! Machst du es nur schlimmer! Geht in Deckung! Und zwar möglichst weit nach vorn! Ich werde euer Boot wegschießen! Sie hörten, wie er ihr Boot im Bogen umfuhr. Und dann sahen sie, wie plötzlich Löcher im Achterschiff entstanden. gute Arbeit. So werden wir volllaufen. Und zwar schnell. Es kamen noch 10 Löcher dazu. Kein Mangel an Munition. Der Diesel wurde lauter. Van Meteren wollte wegfahren. Plötzlich sprang der Chier auf, legte den Karabiner an und schoss ihn leer. Die Bewegung war so überraschend gekommen, dass Van Meteren nicht schnell genug hatte wegtauchen können. Getroffen? Vielleicht. Eigentlich ist das nicht sehr nett. Unser Freund hat nur auf das Boot geschossen. Wir aber auf ihn. Bist du verletzt, Vermeterin? An der Schulter! Ein Streifschuss! Ich verliere Blut! Wir kommen! Nicht bewegen! Als sie kamen, saß Vermeterin mit dem Rücken an seiner Kajüte. Er hielt seine linke Schulter fest. Seine kurze, mit Schaffell gefütterte Jacke war blutdurchtränkt. Ein kranker Affe. Krebstra gab ihm eine Tablette aus einem Schächtelchen im Verbandskasten. Und der Mann legte ihm einen Verband an. Woher wusstet ihr eigentlich, dass ich ein Boot habe? Seit dem Tod von Piet bin ich nicht mehr an Bord gewesen. Und niemand wusste, dass ich eins gekauft habe. Die Karte vom Eiselmeer in deinem Zimmer. Ach ja, die hätte ich zerreißen müssen. Ich kenne sie auswendig. Hätten wir irgendwas anderes entdeckt. Sackett haben wir auch durch Zufall gefunden. Ich hätte meine Habgier beherrschen sollen. Aber das Motorrad ist so schön. Du hättest einen nach dem anderen von uns abknallen können, wie Spatzen auf der Dachrinne. Ich bin kein Mörder. Eine peinliche Stille trat ein. Dann legten sie Van Meteren gemeinsam auf eine Bank. Danke. Van Meteren begann zu sprechen. Vielleicht hätte ich zufrieden sein sollen. Aber ich war es nicht. Ich hatte der Königin gedient. Ich dachte, ihr würdet mich hier anerkennen. Aber ich war ja kein Mensch. Ich war ein Kannibale mit einem Knöchelchen quer durch die Nase. Und den konnten sie nicht gebrauchen. Ich kenne verschiedene Indonesier bei der Polizei. Ja, keine Papuas. Die gibt es nicht bei der Polizei. Nicht einen. Es war nichts. Genau wie bei den Ambonesen. Die sind hier auch nichts. Aber die haben einander. Ich war nichts. Und allein. Als mir Piet begegnete, lernte ich wieder Menschen kennen. Ja, wie war das mit Piet? Hast du ihm beim Handeln mit Hasch geholfen? Ich war sein Leibwächter. Piet hatte ganze Theorien über Rauschgift entwickelt. Rauschgift mache einen frei. Dazu sei Hasch notwendig. Aber der Handel mit Hasch ist gefährlich. Und Piet hatte Angst. Ich musste immer bei ihm sein. Und trotzdem bist du bei der Verkehrspolizei geblieben. So. Tagsüber ist das eine ruhige Beschäftigung. Der Handel ging abends vor sich. Piet war ein guter Kaufmann. Er sorgte für Vorrat und ging dann auf Kundensuche. Ich habe ihm auch Kunden gebracht. Bösekamp beispielsweise. Sie kauften die ganze Lieferung, die Piet im Keller hatte, und zahlten bar. Wie viel? Viel. Dieser Bösekom hat mindestens ein Drittel des Haschhandels hier in Amsterdam in der Hand. Woher hatte Piet das Geld? Joachim de Gata finanzierte die Einkäufe. Und für Piet arbeiteten noch mehr Leute? Nein, nein, ich war der Einzige. Und er konnte gut seinen Mund halten. Nicht einmal seine Frau wusste etwas. Es war ein ruhiges Geschäft. Piet war immer sehr mit mir zufrieden. Du bist mein lieber kleiner Papua, sagte er. Aber du hast ihn ermordet. Ich musste ihn umbringen. Du musstest. Ich musste. Vielleicht bin ich immer noch ein Wilder. Ein Papua-Häuptling wird getötet, wenn die Art seiner Regierung nicht gut ist. Er wird im richtigen Augenblick getötet. Niemand redet darüber. Der Stamm beschließt, aber ohne vorher darüber zu diskutieren. Und dann stirbt der Häuptling. Du hast also den richtigen Augenblick abgewartet? Ja. Therese hat ihm ein Buch an den Kopf geworfen. Er saß halb betäubt da. Ich habe sofort eine Peitsche und Pille geholt. Er schluckte sie. Als ich ihn erhängte, war er bewusstlos. Aber warum doch? Nicht wegen der 75.000? Weil die hat er auch nicht mehr. Wieso? Er hat Heroin dafür gekauft. Reise kommen, wollte schon seit einem Jahr Heroin haben. Aber Piet konnte keins besorgen. Schließlich hatte der Kater gefragt. Und er fand das ausgezeichnet. Er hat das Heroin besorgt. Aber in diesem Fall musste Piet zahlen. Dann weißt du also, wo das Heroin ist? Ja. Und das kommt nicht in den Handel. Heroin ist das Ende. Hasch ist was für Kinder. Aber Heroin ist der Teufel. Ach, deswegen? Ja. Aber das wird mir der Richter nie glauben. Und das Heroin? Ich habe es aufbewahrt. Ich habe damit gerechnet, dass er mich erwischt. Vielleicht können wir das Heroin noch brauchen. Van Meteren erbot sich, Joachim de Kater mit dem Heroin zu überführen. Es war in einer kleinen Buddha-Statue versteckt, die ihnen hohl war. Aber die Beamten, die das Haus durchsucht hatten, waren nicht auf die Idee gekommen, dass sich der Kopf der Statue abdrehen ließ. Krebstra und de Geer hatten am nächsten Tag dem Kommissaris den Vorschlag des Papua unterbreitet. Und der Kommissaris hatte ja dazu gesagt. Van Meteren rief de Kater an und sie hörten mit. Hallo. Guten Tag, mein Herr de Kater, Van Meteren hier. Guten Tag, mein Herr Van Meteren. Was kann ich für Sie tun? Einen kleinen Gefallen. Ich will das Land verlassen und brauche etwas Geld. Ach. Etwa 20.000. Ja. Piet Verboom hat Ihnen unlängst einen viel größeren Betrag gegeben. Und ich glaube, Sie haben das Geld noch zu Hause. Sie haben eine Gegenleistung zu bieten. Natürlich. Und die wäre? Sie haben Piet kurz vor seinem Tod bestimmte Waren geliefert. Diese Waren sind immer noch vorhanden. Tatsächlich? Ich dachte, Sie würden die Waren vielleicht gern zurückkaufen. Für 20 Mille? Genau. Wann und wo? Heute Abend in der Harlem Hotel Inn, um 9. Ich treffe Sie vor dem Haus. Und Sie haben die Ware bei sich? Wir übergeben Ware und Geld, Zug um Zug. Van Meteren legte auf. Wird er kommen? Er wird kommen. Wenn das klappt, kriegen wir alle einen Orden. Ich habe schon zwei Orden. Seit 8 hockten sie zwischen den Sträuchern gegenüber dem Haus in der Harlemer Hautturnen und schauten abwechselnd auf die Uhr und zur Eingangstür des hohen Gebäudes. Bah. Die einzige lebende Seele auf dem Fußweg gegenüber war der Kommissaris. Er trug eine verschlissene Jacke und führte einen Hund an der Leine. Ein Mann Ende 50, der hier in der Gegend in einer armseligen Wohnung lebt, allein mit seinem Hund. 5 Beamte hatte man so postiert, dass sie nicht gesehen werden konnten. Kurz vor 9. Van Meteren war gekommen und stand vor dem Haus. Na also. Joachim de Kater näherte sich mit kräftigen Schritten. Van Meteren zeigte auf die Haustür. De Kater öffnete die Tür mit dem Schlüssel und sie gingen hinein. Diesmal nicht. Die Tür wurde wieder geöffnet und de Kater kam heraus. Das Köfferchen trug er in der linken Hand. Jetzt! Es war alles ganz leicht und ging ganz schnell. De Kater ließ das Köfferchen fallen und versuchte wegzulaufen. Junge, was für ein Schauspiel. De Kater fing an zu weinen. Ganz ruhig. Wir tun Ihnen nichts. Und was ist in dem Köfferchen, das Sie haben fallen lassen? Heroin. 2 der Beamten nahmen de Kater mit. Krebstra und de Geer gingen mit dem Kommissaris ins Haus. Gute Arbeit, Van Meteren. Gern geschehen, mein Herr. Er war überhaupt nicht misstrauisch. Schade, dass wir die beiden anderen werden laufen lassen müssen. Über die beiden anderen wollte ich gerade mit Ihnen sprechen. Du meinst Bösekomm und seinen Freund? Ja. Dann müssen wir uns aber beeilen. Sobald Bösekomm erfährt, dass wir die Karte haben, dann können wir die Angelegenheit vergessen. Deshalb muss schnell etwas geschehen. Ich schlage vor, dass ich Bösekomm von hier anrufe. Das Heroin kommt wieder in die Statue und wir machen das gleiche Spiel noch einmal. Wie findet ihr die Idee? Eine gute Idee. Eine gute Idee. Haben wir noch genug Leute? Ja. Also gut. Also los. Das Telefon war noch angeschlossen und Van Meteren wählte die Nummer. Es klappte, wie sie es sich vorgestellt hatten. Ja, die mit Verboom vereinbarten 120.000 Gulden lagen immer noch bereit. Und sie würden in 20 Minuten da sein. Wieder saßen Krebstra und de Geer zwischen den Sträuchern und warteten. Da sind sie. Bösekomm und Ringmar standen vor der Tür von Nummer 5. Sie wurde geöffnet. Auch Bösekomm hatte wie de Kater ein Köfferchen. Es vergingen 3 Minuten, ehe der Schuss fiel. Sie rannten hinüber. Im Korridor sahen sie zuerst Ringmar, der an der Wand lehnte. Er hatte eine Pistole in der Hand, aber sein Arm hing schlaff herunter. Bösekomm lag stöhnend am Boden, die Hände zwischen den Beinen. Wer schuft? Ich bin in die Eier getreten. War überhaupt nicht drauf gefasst. Wo ist das Heroin? Da im Köfferchen. Ich hatte ihm Nicole gegeben, kriegt nicht den Tritt. Wo ist es, Vermeterin? Durch die Tür da. Ach nein. Später saßen sie hinten im Garten des großen Hauses in der Innenstadt, das der Kommissaris bewohnte. Prost. Der Abend war warm, sie tranken eiskalten Treneva und rauchten Zigarren. In aller Ruhe ist er davon spaziert. Mit 120.000 Gulden in der Tasche. Mit dem gesamten Betriebskapital von Bösekomm und Co. Zu schön. Ja, nehmt noch ein Gläschen. Und die Beamten in der Harlemerstraat? Das ist wirklich die Höhe. Die haben gesehen, wie er davon spaziert ist. Aber die haben gedacht, das hat er uns gehört. Hattest du den Beamten nicht gesagt, dass Vermeterin ebenfalls ein Verdächtiger ist? Nein. Aha. Na ja, es war meine Schuld. Ich dachte, es sei nicht nötig. Es waren immer mehrere Beamte in Vermeterins Nähe. Nein, das war's nicht. Vermeterin ist ein Polizist, ein richtiger. Ich hatte immer das Gefühl, dass er zu uns gehörte. Und wenn jemand dazu gehört, dann passt man nicht auf ihn auf. Eine Stunde später, als sich die Steingutflasche zu leeren begann, gebrauchte der Kommissaris den Ausdruck »höhere Gewalt« und sie erörterten die Möglichkeiten, wie der Papua seine Flucht fortsetzen könne. Er hat viel Geld und kann sich einen Pass kaufen. Interpol ist informiert und man wird überall nach einem schwarzen Mann ausschauen, der nach Jakarta will. Er wird einen Umweg machen. Dieser Mann überlegt sich alles gut. Einen großen Umweg. Vielleicht über Westen. Daran haben wir auch schon gedacht. Ja, wenn wir daran denken, dann denkt er ebenfalls daran. Er wird bestimmt einen Weg finden. Es wird nicht lange dauern, dann ist er in Neuguinea. Sagtet ihr nicht, dass er auf einer kleinen Insel den Einsiedler spielen will? Das hat er gesagt. Auf einer kleinen, unwirtlichen Insel, wo ihn keiner jemals belästigen wird. Höhere Gewalt, haben Sie vorhin gesagt. Höhere Gewalt macht uns schuldlos. In England spricht man von einer Handlung Gottes. Ach ja, Gott?